1. Die Apostel und die Brüder in Juda erfuhrenbull darauf, dass nun auch Menschen aus anderen Volken die Botschaft Gottes angenommen hatten. 2. Als Petrus schließlich nach Jerusalem zurückkehrt, kritisierten in die jüdischen Gläubigen, die streng auf die Einhaltung der Beschneidung achteten. 3. Sie warfen im Vor, das Haus unbeschnittener Männer betreten und sogar gemeinsam mit ihnen Mahlzeiten eingenommen zu haben. 4. Daraufhin begann Petrus, ihnen die gesamten Erinnerungen der Reihe nach und in allen Einzelheiten sachlich darzulegen. 5. Berichtet, dass in der Stadt Joppe Warren des Gebets ein Vision hat, in der ein Objekt wie ein großes Leinentuch vom Himmel herabgelassen wird. 6. Als Ijanor Hinzer bemerkt darin verschied den Wirfassigtier der Oder, Wild Raubtier, Kriechtier Soe Vogel des Himmels. 7. Gleichzeitig horte ein Stimm, die in Personlich erfordert, aufzustehen, die Tier zu schlachten und sie anschließend zu essen. 8. Petrus entgegnet jedoch, dass niemals etwas unreins oder nach dem Gesetz verbotens gegessen habe und dies auch jetzt nicht tun will. 9. Die Stimme aus dem Himmel antwortet ihm ein zweites Mal und erklärt, dass das, was Gott gerinnet habe, nicht als unrein bezeichnen darf. 10. Dieser Vorgang wiederholt sich insgesamt dreimal, bever das gesamte Objekt mit seinem Inhalt wieder in den Himmel hinaufgezogen wird. 11. Unmittelbar danach trafen drei Männer bei dem Haus ein, in dem sich aufhielt, die von Caesarea aus zu ihm gesandt worden wären. 12. Der Geist weiß ihnen, one jegliches Zogen mit ihnen zu gehen, woraufhin in sechs Brüder begleiteten und sie gemeinsam das Haus des Mannes betreten. 13. Dieser Mann berichtet ihnen, wie ein Engel erschienen war, der in Beauftragt hat, Simon Petrus aus Joppe holen zu lassen. 14. Der Engel versprach, dass Petrus wird sprechen word, durch die und sein gesamte Haushalt die endgültig Rettung erfahren werden. 15. Als Petrus zu sprechen begann, kam der Heilige Geist auf die Anwesenden herab, genau wie es zu Beginn bei den Aposteln geschehen war. 16. In diesem Moment erinnerte sich an die Wort des Herrn, der angekündigt hat, dass Johannes mit Wasser, sie aber mit dem Heiligen Geist getauft worden. 17. Die Gott ihnen dieselbe gegeben hat wie den jüdischen Gläubigen, stellte Petrus fest, dass kein Recht hat, sich Gottes Willen zu widersetzen. 18. Nachdem die Zuhörer diesen Bericht vernommen hatten, beruhigten sie sich, priesen Gott und erkannten, dass auch anderen Volken die Umkehr zum Leben ermöglicht hat. 19. Die Gläubigen, die Wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus geflohen waren, reisten bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia, verkündeten die Botschaft jedoch zu nach nur Juden. 20. Einige Männer aus Zypern und Kyrene begannen jedoch in Antiochia, auch zu den Griechen zu sprechen und ihnen das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. 21. Die Mark des Herrn sie sichtlich unterstützt, schenkte ein groß Anzahl von Menschen der Botschaft glauben und bekehrt sich zum Herrn. 22. Als die Gemeinde in Jerusalem von Dysen in Twicklungen erfuhr, beschloss sie, Barnabas nach Antiochia zu entsenden, die Situation vor Ort zu prüfen. 23. Bei seiner Ankunft sah die Auswirkungen der Nade Gottes, freute sich darüber und ermutigte, dem Herrn mit festem Entschluss true zu bleiben. 24. War ein rechtschaffener Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und tiefem Glauben, wodurch ein betrachtlich Mensch und Menschen für den Herrn gewonnen wird. 25. Danach reist Barnabas nach Tarsus, Solus aufzusuchen, und bracht in nach Erfolgreicher such schließlich mit nach Antiochia. 26. Ein ganzes Jahr lang arbeiteten sie gemeinsam in der Gemeinde und unterrichteten viel Menschen, in Antiochia wurden die Jünger erstmals als Christen bezeichnet. 27. In dieser Zeit reisten einige Propheten von Jerusalem nach Antiochia, die dortige Gemeinde in ihrem Glauben zu stärken. 28. Einer von ihnen, namens Agabus, sagt: Durch die Eingebung des Geistes ein weltweit Hungersnot voraus, die später unter Kaiser Claudius tatsächlich eintrat. 29. Die Jünger beschlossen daraufhin, dass jeder nach seinen finanziellen Möglichkeiten ein Unterstützung für die Brüder in Juda leisten sollte. 30. Dicen plan setzten siem, in dem siei gaben durch Barnabas und Saulus und die verant wörtlichen altesten der Gemeinde in Jerusalem überbrachten.